Christi ganzes Leben war ein Kampf gegen das Judentum und dessen Tücke. Otterngezücht und Teufelskinder nannte er sie und trieb das Schachervolk mit der Peitsche aus dem Tempel. Die Feindschaft, die die Juden von Anfang an gegen ihn und seine Lehre hegten, bekundet zu deutlich, dass er ihnen ein unwillkommenes, geistes- und rassefremdes Element war. Jahweh, Jehova, ist der Feind aller Menschen, die nicht vom Stamme Abrahams sind. Denn nur mit Abraham und seinem Samen hat er einen Bund geschlossen, alle anderen Völker und Rassen verfolgt er mit unerbittlichem Hass. Sein Trachten ist es, sie auszurotten. Seine Bundesgenossen und sein Werkzeug in diesem Vernichtungskampfe gegen die ehrenhaften Völker sind die Juden. Sie haben von ihm den Auftrag, alle Völker zu fressen, sie zu peinigen, bis keiner mehr von ihnen übrig bleibt. Die rabbinische Geheimliteratur ist eine Ausgeburt der Büberei, ein Schlag ins Antlitz der Menschlichkeit. Aufgrund verbrecherischer Lehren und Geheimsatzungen sind die Hebräer zu einer millionenköpfigen Betrügergenossenschaft organisiert und so musste es ihnen ein leichtes sein, die Gesellschaft der Ehrlichen zu überlisten und auszuplündern. Wir reden hier also nicht von einer Religionsgemeinde, sondern von einem Rassebund, der durch Blut und heimliche Schwüre unverbrüchlich fest verkettet ist. Sein Ziel ist Verrat an der Menschheit. El Elyon und El Shaddai waren Götter der kanaanitischen Völker, bevor die Juden in das Land kamen. Es hat keinen vernünftigen Sinn, in diesen beiden Götternamen gleichwertige Wesen zu sehen. Was hatten die Kanaaniter für Ursache, sich zwei Götter gleicher Art zu denken, von denen der eine nur um eine Stufe höher stand als der andere, ein Höchster und ein Allerhöchster? Es ist viel wahrscheinlicher, dass, ähnlich wie in anderen alten Religionen, auch in diesen kanaanitischen Göttern sich Gegensätze verkörpern. Ein guter und ein böser Geist, ein weißer und ein schwarzer Gott. Es hätte eigentlich gelehrter Untersuchungen kaum bedürfen sollen, um aus den Schilderungen der ältesten jüdischen Geschichte zu erkennen, dass Jehova nicht ein Wesen der Güte und Wahrheit ist. Alle in den vorstehenden Abschnitten geschilderten Tatsachen bestätigen es, Jahweh ist El Shaddai, ist der böse Geist, der Geist des Truges, der nichts gemein hat mit unserem christlichen Gott. Gegen die Vertauschung der beiden müssen wir uns nachdrücklich verwahren. Hätte der Umstand, dass im Neuen Testament der Name Jahweh oder Jehova nicht mehr vorkommt, nicht genügen sollen, uns die Unterschiedlichkeit der Götter zum Bewusstsein zu bringen? Weder Christus noch seine Jünger kennen den Namen Jehova oder Jahweh. Ich kenne Jahweh als den bösen Geist und die Juden, um in der Sprache der Bibel zu reden, als die Kinder des Teufels. Und ich weiß mich dabei in Übereinstimmung mit den ersten Lehren des christlichen Glaubens. Als die Juden sich rühmen, die Kinder Gottes zu sein, antwortet Christus: Ihr seid vom Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Gelüsten wolltet ihr tun. Er ist ein Mörder von Anfang an und kann vor der Wahrheit nicht bestehen, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so folgt er seinem innersten Wesen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Evangelium Johannes 8,44. So kennzeichnet Christus den Judengott Jahweh als den Urvater der Lüge und Falschheit. Es ist unmöglich, diese beiden Gottesbegriffe, den christlichen und den talmudisch-rabbinischen, miteinander zu vereinbaren. Der erstere lehrt Selbstlosigkeit, Hingebung, Armut, Selbstüberwindung und Liebe zu allen Wesen. Der andere lehrt Selbstsucht, Herrschsucht, Reichtum, Hass und Rache gegen alle, die nicht zum jüdischen Stamme gehören. Kann das Gesetz zwei so verschiedene Götter in einem Reiche anerkennen wollen? Zwei Wesen, die einander ausschließen und in ihren Eigenschaften sich schnurstracks gegenüberstehen? Diese beiden Götter sind Feinde. Und wer den zweiten duldet, will den ersten absetzen und vernichten. Religion aber besteht nicht in dem Schlafenlegen des Geistes auf überkommenen Formeln und Sprüchen, nicht in dem Hochmute dessen, der fromme Redensarten nachspricht und sich dadurch erhaben dünkt über andere. Sie besteht in dem unermüdlichen Kampfe gegen alles Böse und Niederziehende, in der rüstigen Besserungsarbeit an uns selber. Sie verlangt daher Reinhaltung der Geistesluft, die wir atmen, und darum unerbittliche Abweisung aller fälschenden und vergiftenden Einflüsse. Zu den ärgsten Fälschern und Lebensvergiftern aber gehört der Hebräer. Und wo er geduldet wird, kann es keine Ordnung, keine Sittlichkeit, keine Religion, kein Seelenheil, kein reines Lebensglück geben. Richten wir eine unübersteigbare Schranke auf zwischen dem Menschentum und seinem Auswurf. Reinlichkeit an Leib und Geist ist das erste Gebot der vernunftvollen Religion. Und die Scheidung zwischen Reinem und Unreinem ist die erste Voraussetzung für das Gedeihen einer sittlichen Gesellschaft. Theodor Fritsch, Der falsche Gott, Beweismaterial gegen Yahweh, 7. Auflage, 1920. 7 Thesen. Erstens, es hat nie einen Staat gegeben, der von lauter Juden bevölkert gewesen wäre, auch in Palästina nicht. Die Juden haben alle Zeit nur ein Einsprengsel zwischen anderen Völkern gebildet, eine Ober- oder Unterschicht, die zeitweise durch finanzielle Usurpation zur Herrschaft gelangte und dann auch die geistigen Schätze der unterjochten Nation sich anmaßte. Sonach kann auch von einer selbstständigen jüdischen Kultur nirgends die Rede sein. Zweitens, Israel und Juda sind zwei rassisch verschiedene Völker, die in längerem Zusammenleben eine Vermischung eingingen und einerlei Kultus annahmen, wobei im Interesse dieses Kultus die Stammesgeschichte beider vermengt wurde. Drittens, die alttestamentlichen Schriften stellen eine Sammlung aus den Literaturen und Religionen älterer vorjüdischer Literaturvölker dar, denen durch Überarbeitung der äußere Anschein einer Einheitlichkeit zu geben versucht worden ist, die aber bei näherem Zusehen die Ungleichartigkeit ihres Ursprungs deutlich erkennen lassen. Viertens, die Schriften der Propheten entsprangen aus der geistigen Abwehrbewegung der israelitischen Bauernbevölkerung gegen die zunehmende Verjudung und sittliche Korruption. Es sind die antisemitischen Schriften des Altertums. Fünftens, wo ein erhabener Gottesbegriff und ein tiefes sittliches Pathos in den alttestamentlichen Schriften auftaucht, geht es auf die israelitische Quelle zurück. Das echte Judenwesen hingegen kennzeichnet sich durch völlige Abwesenheit des sittlichen Bewusstseins. Letzteres wird ersetzt durch den Begriff des Vorteils. Tugendhaft und gottgefällig kennt der Jude alles, was materiellen Nutzen, Reichtum, langes Leben, Kindersegen usw. bringt. Menschenwürde und Menschenrechte der nichtjüdischen Völker werden in der jüdischen Lehre nicht anerkannt. Den Grundzug des Judentums bildet der Hass gegen die nichtjüdische Welt. Sechstens, Christus ist aus dem nichtjüdischen Stamme der Galiläer hervorgegangen und seine Lehre bildet als übermäßiger Idealismus den schroffsten Gegensatz, ja die gerade Umkehrung der jüdischen Selbstsuchtslehren. Die Juden empfinden daher Jesus als einen Feind und Verhöhner ihrer Anschauungen und hegen bis auf den heutigen Tag den tiefsten Hass gegen ihn. Siebentens, sowohl die israelitische wie die christliche Periode sind ohne den mindesten Einfluss auf die Juden geblieben. Einige Jahrhunderte nach Christus rekonstruieren die Rabbiner im Talmud ihren alten Judengott, den Schaddai Abrahams, in unveränderter Form als ausschließlichen Nationalgott des Hebräertums, der nur seinem Volke Gutes gönnt und von Hass und Rachegefühlen gegen alle übrigen Völker der Welt erfüllt ist. Im Talmud werden aus der Rechtlosigkeit der nichtjüdischen Völker die unerbittlichen Folgerungen gezogen und an vielen Stellen wird unumwunden ausgesprochen, dass es für den Juden keine sittlichen Pflichten gegen die Nichtjuden gäbe, da diese den Tieren gleich zu achten seien. Man hat noch nirgends vernommen, auch von den modernen, aufgeklärten Juden nicht, dass sie den Talmud und seinen menschenfeindlichen Gottesbegriff mit Entschiedenheit abgelehnt hätten. Sonach muss angenommen werden, sie halten bis heute daran fest. Theodor Fritsch, Mein Beweismaterial gegen Yahweh, Hammer Verlag, Leipzig.